A lot of people don't even know what it means to be separated. Viele Menschen wissen nicht, was es bedeutet, abgesondert zu sein. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hi, guys. Hallo, Leute. Let's talk a little bit today about we have been separated. Sprechen wir heute ein wenig über das abgesondert sein. You know, the Bible actually talks a whole bunch of that. Die Bibel erzählt eine ganze Menge darüber. A lot of people don't even know what it means to be separated. Viele Menschen wissen nicht, was es bedeutet, abgesondert zu sein. Look at this. Schau mal. The word holy actually means that. Das Wort heilig bedeutet genau das. You know, holy means to be set aside, to be separated. Heilig bedeutet beiseite gestellt werden, abgesondert sein. We have been sanctified by the Holy Spirit. Wir sind durch den Heiligen Geist geheiligt worden. That means we've been separated by him. For what is the question? Das bedeutet, dass wir durch ihn abgesondert wurden. Wofür? You know, the more I think about what church is really supposed to be like, je mehr ich darüber nachdenke, wie die Gemeinde sein sollte, the more clear it becomes to me. Desto klarer wird es für mich. The word in the Greek for church, for the ecclesia. Das griechische Wort für Gemeinde, für die Ecclesia, is actually a compound word that's made together of two words. Ist ein zusammengesetztes Wort, das aus zwei Wörtern besteht. One of them means to be taken out, to be separated. Eines davon bedeutet herausgenommen, abgesondert sein. The other one means to be assembling together, to be put together. Das andere bedeutet zusammengefügt, zusammengesetzt sein. So here is the sad thing. Das Traurige ist, a lot of people who are part of the church, they only think of the second part. Viele Menschen, die zur Gemeinde gehören, denken nur an den zweiten Teil. Ah, a church means we gather together. Ah, Gemeinde bedeutet, dass wir uns versammeln. No. Nein. Listen, a church means a group of people that has been separated to assemble together. Eine Gemeinde bedeutet, dass wir abgesondert worden sind, um uns zu versammeln. You know, we have been separated by God. For what? Wir wurden durch Gott abgesondert. Wofür? To meet together, um uns zu treffen, love one another, einander zu lieben, care for one another, füreinander zu sorgen, carry this, each other's burden, um die Lasten des anderen zu tragen. If you think about this, denk mal darüber nach. Jesus made it very clear what church is all about. Jesus hat sehr deutlich gezeigt, worum es in der Gemeinde geht. And the Apostle Paul had a clear understanding. Apostel Paulus hat ein klares Verständnis. Paul wrote to the Corinthians. Paulus schrieb an die Korinther. He said, "Come out from the world. Tretet aus der Welt heraus. Be my people and I will be your God. Seid mein Volk und ich werde euer Gott sein." See, and the whole understanding of that we have been separated is strange to many Christians. Die Erkenntnis, dass wir abgesondert worden sind, ist vielen Christen fremd. I've been thinking a lot about this thought. Ich habe viel darüber nachgedacht. That Jesus made it pretty clear that we are in this world, but we're not part of the system called world anymore. Jesus machte deutlich, dass wir zwar in dieser Welt leben, aber nicht mehr Teil des Systems dieser Welt sind. And I've been thinking that how much of the church actually has understood it and lives it. Ich frage mich, wie viele Menschen in der Gemeinde haben das wirklich verstanden, leben das tatsächlich? We have actually been teaching leadership principles in the church that are either from the old covenant or from this world. Wir lehren Leiterschaftsprinzipien in der Gemeinde entweder nach dem alten Bund oder nach dieser Welt. How does that make sense? Wie sinnvoll ist das? How we handle with our money and how we believe money comes to us, we foreign from a system called world. Wie wir mit Geld umgehen und wie wir glauben, dass wir Geld bekommen, stammt aus einem System, das Welt genannt wird. How we handle relationships. Wie gehen wir mit Beziehungen um? We've learned it from a system called world. Wir lernten es von einem System namens Welt. God has separated us. Doch Gott hat uns abgesondert. He has put us aside. Er hat uns zur Seite gestellt. You know, and the sad thing is that religion has made that so bad. Das Traurige ist, dass Religion das so schlecht gemacht hat. You see, religion has not understood the goodness of God. Religion hat die Güte Gottes nicht verstanden. And the only thing religion can do is put a lot of rules on us. Das Einzige, was die Religion tut, sie schreibt uns eine Menge Regeln vor. Now that you're a Christian, you don't go to the movie. Als Christ gehst du nicht mehr ins Kino. Don't make a tattoo. Machst kein Tattoo. Don't drink anything anymore. Trinkst nichts mehr. Apart from Coke, you're not to drink. Außer Cola, das darfst du trinken. Let me tell you, my glass of wine with my dinner is much healthier than your Coke with your dinner. Mein Glas Wein zum Essen ist viel gesünder als deine Cola zum Abendessen. So how come the Christian put a law on you can't drink wine, but you can drink Coke? How does that make sense? Weshalb erlassen die Christen ein Gesetz, wonach man keinen Wein, aber Cola trinken darf? Welchen Sinn macht das? So think about it. Überleg doch mal. Instead of understanding that we are separated by God for a specific purpose. Anstatt zu verstehen, dass wir von Gott für einen bestimmten Zweck abgesondert sind. We teach people to live a life of rules and regulations. Lehren wir die Menschen ein Leben voller Regeln und Vorschriften zu führen. So think about this. Denk mal nach. 36 years ago this year, vor 36 Jahren, I separated myself. Sonderte ich mich ab. Do you know what I did? Weißt du, was ich tat? I said yes to Debbie. Ich habe ja zu Debbie gesagt. 25th of October of 86, I said yes to her. Am 25. Oktober 1986 gab ich ihr mein Ja-Wort. Don't misunderstand me. Versteh mich nicht falsch. But on that day, in a sense, I became holy to her. An diesem Tag wurde ich gewissermaßen heilig für sie. Holy means separated. Heilig bedeutet abgesondert. So I don't need 20 rules. Don't look at another woman. Ich brauche keine 20 Regeln. Sieh keine Frau an. Don't hug other girls. Umarme keine andere Frauen. Don't flirt with ladies. Flirte nicht mit Damen. What rule do I need? Welche Regel brauche ich? I am separated for Debbie. Ich bin für Debbie abgesondert. I'm holy. Ich bin heilig. I'm hers. Ich gehöre ihr. So now I don't need any more rules and I don't need to touch any other woman because I belong to her. Ich brauche keine Regeln mehr, dass ich keine anderen Frauen berühren darf, weil ich zu ihr gehöre. You know, we've lived kind of our whole married life in this way. Wir leben unser ganzes Eheleben auf diese Weise. Nothing that we have belongs to us. Nichts, was wir haben, gehört uns. We are stewards of everything. Wir verwalten alles. We belong to God, therefore everything we have belongs to God too. Da wir Gott gehören, ist auch alles, was wir haben, Gottes Eigentum. We have to steward it well. Deshalb müssen wir gut verwalten. So that's why our house has always been full with a lot of people. Deswegen ist unser Haus immer voll von Menschen. And I told people that. Und ich sage den Leuten immer wieder, listen, whatever you need, if it's here, it's yours. Was immer du brauchst, wenn es hier ist, gehört es dir. Except for Debbie. Außer Debbie. Don't touch her. Rühre sie nicht an. She's mine. Sie gehört mir. You see, I've been separated for her. Für sie bin ich abgesondert. This is how Christian life is too. Und so ist auch das christliche Leben. God has not only taken us out of the world to live a religious life of rules and regulations. Gott hat uns nicht aus der Welt geholt, damit wir ein religiöses Leben voller Regeln führen. God has taken us out of a system world that's so destructive. Gott hat uns aus dem destruktiven System dieser Welt herausgenommen. Dominated by sin, by selfishness. Das von Sünde und Egoismus beherrscht wird. And he said, I want you for myself. Und er sagt, ich will dich für mich. You are now mine. Du bist jetzt mein. I paid for you with my blood. I want you for me. Ich bezahlte für dich mit meinem Blut. Ich will dich nur für mich. Once we understand this, Christian life becomes so much fun. Sobald du das verstehst, macht das christliche Leben so viel Spaß. Do you know, imagine that I walk around like this. Stell dir vor, ich laufe so herum. Oh, life. It's so hard in marriage. Oh, das Eheleben ist so hart. People don't get married, it's really hard. Leute, heiratet nicht, das ist wirklich schwer. You can't kiss other women anymore. Du kannst keine anderen Frauen mehr küssen. You can't sleep with other girls. Du darfst nicht mehr mit anderen Frauen schlafen. Guys, it's very hard life. Leute, das ist wirklich hart. You have to be faithful, Daniel. Are you sure you want to get married? Du musst treu sein, Daniel. Bist du sicher, dass du heiraten willst? You know, if you would speak like this, you would think that's really silly. Wenn du so weitermachst, denkst du, das ist wirklich dumm. Yet with God, many times that's how we act. Doch bei Gott verhalten wir uns oft so. He purchased me, he paid with his blood, he wants intimacy with me. Er hat mich erkauft, mit seinem Blut bezahlt, er will Intimität mit mir. Don't you understand this? The world and everything that the world has to offer has no more grip on you. Wenn du das verstehst, hat die Welt und alles, was sie zu bieten hat, keinen Einfluss mehr auf dich. I really don't care how many beautiful girls there are that like me. Es ist mir egal, wie viele schöne Mädchen mich mögen. You know, and neither does Debbie care. Das interessiert Debbie auch nicht. And those people who really know me, who live with me, they know. Diejenigen, mit denen ich hier zusammenlebe, wissen es. Never even felt an ounce of jealousy in Debbie's heart. Ich habe nie auch nur einen Funken Eifersucht bei Debbie gespürt. She knows I've been separated for her and she's been separated for me. Sie weiß, dass wir füreinander abgesondert wurden. This is how it is with God. So ist es mit Gott. Instead of understanding that he's separated for me to have intimacy, to experience incredible depth of satisfaction. Anstatt zu verstehen, dass uns für Intimität abgesondert hat, eine unglaubliche tiefe Zufriedenheit zu erfahren, we have made separation a religious duty. Haben wir aus der Absonderung religiöse Vorschriften gemacht. You have to be separated from the world. Du musst dich von der Welt absondern. Don't do this, don't do that, don't do the other. Mach dies nicht, mach jenes nicht, das andere auch nicht. Oh, you're driving this nice car, that's worldly. Du fährst dieses schöne Auto, das ist weltlich. I'm gonna give you a definition of worldly. Ich gebe dir eine Definition von weltlich. I'm gonna really risk something here. Ich riskiere hier wirklich etwas. But I always risk anyhow. Ich riskiere sowieso immer. I believe there's only one single definition of what worldliness really is. Ich glaube, es gibt nur eine Definition dessen, was Weltlichkeit wirklich bedeutet. I believe it's the same definition of what Satanism is. Ich glaube, das ist dieselbe Definition, die auch für Satanismus gilt. Because James says this. Denn Jakobus sagt, James says this wisdom is a human and earthly, and he says a fleshly and a demonic wisdom. Diese Weisheit ist menschlich und irdisch. Es ist eine fleischliche und dämonische Weisheit. So listen to this. Pass auf. Worldliness is the same thing as Satanism. Weltlichkeit ist das gleiche wie Satanismus. It's only one thing. Es ist nur eine Sache. Selfishness. Egoismus. Did you know that? Wusstest du das? That's the end of the day. Das war's. Anthony LaVey, he's the one who founded the Satanistic Church. Der Gründer der satanischen Kirche. It has nothing to do with sacrifice of animals and blood and all of this stuff. Und das hat nichts mit Tieropfern, Blut und all dem Zeug zu tun. It has to do with me wanting what I want. Es geht darum, dass ich haben will, was ich möchte. Study that. Studiere das. He wrote the Satanist Bible. It's true. Er schrieb die satanische Bibel und das ist wahr. So what's worldly? Was ist also weltlich? Is it worldly to have a Ferrari? Ist es weltlich, einen Ferrari zu haben? No. Nein. Do you know who created the metal to make a Ferrari from? Weißt du, wer das Metall für einen Ferrari geschaffen hat? God. Gott. He made the Iron Mountain. Er schuf die Eisenminen. Think about this. Überleg mal. So, you know, this is worldly, that's not worldly. Das ist weltlich, das ist nicht weltlich. You know what's worldly? Weißt du, was weltlich ist? When I live selfishly, wenn ich selbstsüchtig lebe. My Ferrari. Now, I don't care if you, my brother, starve. Ich habe meinen Ferrari und es ist mir egal, ob du, mein Bruder, verhungerst. I can have an old rusty car and not care about you. That's more worldly than having a Ferrari. Ich kann ein altes rostiges Auto haben und mich nicht um dich kümmern. Das ist weltlicher als einen Ferrari zu haben. See how strange religion has made us think? Siehst du, wie seltsam Religion uns zum Denken bringt? I've been separated from a system called world, and the system called world is driven by self-focus. Ich bin vom System Welt losgelöst. Ein System, das sich Welt nennt, wird von Egoismus bestimmt. I want my advantage. Ich will meinen Vorteil. I want my money. Ich will mein Geld. I want my thing. Ich will meine Sachen. My life. Ich will mein Leben. Leave me alone. Lass mich in Ruhe. That's what I've been separated from. Das ist das, wovon ich abgesondert bin. I've been separated to live for God, who says, I love and I give. Ich bin abgesondert, für Gott zu leben, der sagt, ich liebe und ich gebe. Now listen. Hör zu. Here's what the Bible says. Das sagt die Bibel. The Bible says God gives us everything to enjoy. Gott gibt uns alles, zu genießen. But in the same context, the Bible says. Doch im selben Zusammenhang sagt die Bibel. Don't trust money. Verlasse dich nicht auf das Geld. Trust God. Vertraue Gott. Be generous. Sei großzügig. Care about the others. Kümmere dich die anderen. See? The system of this world is what we've been separated from. Das System dieser Welt ist das, wovon wir abgesondert worden sind. Here in our ministry we have a very simple culture. In unserem Dienst haben wir eine sehr einfache Kultur. We will always love people and use money. Wir lieben immer die Menschen und verwenden das Geld. We will never, never use people and love money. Wir werden niemals Menschen benutzen und Geld lieben. You know why? Weißt du warum? Because we have been separated. Weil wir abgesondert wurden. Set aside. Zur Seite gestellt. From one system into another kingdom. Von einem System in ein anderes Reich. Live in that kingdom. Lebe in diesem Reich. And you will be satisfied. Dann wirst du zufrieden sein. And outside that kingdom. Lebe außerhalb dieses Reiches. Your whole life you will be chasing satisfaction and never find it. Dann wirst du dein ganzes Leben lang der Erfüllung nachjagen und sie nie finden. Thank you guys for watching. Danke fürs Zuschauen. Click the like button, whether you like the video. Klicke auf Like, wenn es dir gefallen hat. And share it with your friends. Teile es mit deinen Freunden. And subscribe to our channel. Abonniere den Kanal. Daniel und Reinhard say ciao. Daniel und Reinhard sagen tschüss.